Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. Again for being our Father. Noch einmal dafür, dass du unser Vater bist. There's no angel that can call you Father. Es gibt keinen Engel, der dich Vater nennen kann. But we can. Aber wir können es. What are we, Lord? Wer sind wir, Herr? We would have such a great privilege. Dass wir so ein großes Vorrecht haben. To know you as our Father. Dich als Vater zu kennen. Bless this message to our hearts. Segne diese Botschaft an unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Father's Day. Vatertag. I had the privilege of discussing this with my small group on Friday night. Ich hatte die Möglichkeit am Freitagabend das mit meiner Kleingruppe zu durchzugehen. And then with the Latinos last night. Und dann mit den Latinos gestern Abend. Got some interesting feedback. Und ich habe sehr interessante Rückmeldungen bekommen. If we were to ask ourselves tonight this morning. Wenn wir uns diesen Morgen fragen, what our relationship was like with our dad, wie ist unsere Beziehung mit unserem Vater, we would have testimonies from both extremes. Dann hätten wir wahrscheinlich Zeugnisse von beiden Extremen. We would hear testimonies from Ronaldo, dann haben wir vielleicht ein Zeugnis von Ronaldo, who had just an incredible dad, der einen unglaublich tollen Vater hatte, from Mark Dossett, oder Mark Dossett, who just had a wonderful, wonderful dad, der einen wunderbaren Vater hatte. And then there's the rest of us somewhere in between and to the extreme on the other side. Und dann ist vielleicht der Rest von uns so irgendwo zwischendrin bis zum anderen Extrem. I have a picture of my dad if you want to see him. Und ich habe ein Foto von meinem Vater, wenn ihr ihn sehen wollt. That's my dad. Das ist mein Dad. A picture tells a thousand words. Und ein Foto sagt 1000 Worte. That's me on the right there. Ich bin das zur Rechten. And my dad. Und mein Vater. What is a dad? Was ist ein Vater? But someone who does four things basically for us. You can take this away. Der vier Dinge grundsätzlich für uns tut. You can write these down. Und ihr könnt das niederschreiben. Our dad is a provider. Unser Vater ist ein Fürsorger. It means he deeply cares for us. Das bedeutet, er kümmert sich tiefgehend My für dad uns. Was a provider. Mein Vater war ein Fürsorger. He deeply cared. He deeply cared. Er hat sich ganz tief Sorgen gemacht, And gesorgt. We never lacked anything. Und wir hatten nie Mangel. Materially. Also materiell. Second thing is our dad is a protector. Das Zweite, unser Vater ist ein Beschützer. And he will courageously fight for us. Und er wird mutig für uns kämpfen. Problem with my dad is he fought against us. Das Problem mit meinem Vater war, er hat gegen uns gekämpft. I can still remember the beatings. Ich kann mich immer noch an die Schläge erinnern. That I got, that my brother got, die ich bekommen habe, mein Bruder bekommen hat. That even my mother got. Und auch meine Mutter. And so many of us have had an experience with our fathers that are in some ways good and in some ways bad. Viele von uns hatten Erfahrungen mit ihren Vätern, einige positive und einige negative. Third thing is that our fathers are a friend. Und das Dritte ist, unser Vater ist ein Freund. Someone that we can go and talk with. Jemand, mit dem wir reden können. And if we ask people to raise their hands today and say and asked how many people here had their father as a friend. Wenn wir heute fragen würden, wie viele Leute sind hier, die ihren Vater als Freund gehabt haben? Just raise your hand. Your father was your friend. Dann hebt kurz eure Hand. Euer Vater war ein Freund. Yeah. About 25% raised their hand. Vielleicht 25%. They had somebody went to a prison one time. Jemand ist einmal in ein Gefängnis gegangen. And brought Mother's Day cards. Und hat Muttertagskarten so that the prisoners could send their mother's cards. Damit die Gefangenen ihren Müttern Karten and schicken all the cards können. Were gone. Und alle Karten waren weg. So fast. Irrsinnig schnell. They did the same thing on Father's Day. Und am Vatertag haben sie dasselbe gemacht. And hardly any of the cards were taken. Und kaum irgendeine Karte wurde genommen. The fatherhood is so attacked by the devil. Der Vater, der ist so angegriffen vom Teufel. But the wonderful thing is that God is not intimidated by it. Aber das Wunderbare ist, Gott ist nicht eingeschüchtert dadurch. The fourth thing about fathers, und das Vierte über Väter. And my father was really good at this, und mein Vater war wirklich sehr gut darin. Was he was a mentor. Er war ein Mentor. Someone who ein would Lehrer. Teach you the secrets of his life. Jemand, der dir die Geheimnisse des Lebens lehrt. When we'd work in the workshop, Wir haben in einem Arbeitsraum gearbeitet. My father would say, hold the tool just slightly like this. Und mein Vater würde dann sagen, halte das Werkzeug ganz leicht so. Use the saw and hardly touch the wood. Und wenn du die Säge verwendest, dann berühre kaum das Holz. This is how you stand. Und so stehst du. Now push with your shoulder. Jetzt drücke ein bisschen mit deiner Schulter. And my father taught us to work. Und mein Vater hat uns gelehrt zu arbeiten. My brothers and I have no trouble working. Meine Brüder und ich, wir haben keine Schwierigkeiten We've never zu arbeiten. Had trouble on a job with a boss. Wir hatten nie im Beruf mit unserem Boss Schwierigkeiten. As far as not being able to work, we can all work. Also wenn es darum ging, nicht arbeiten zu können, weil wir können alle arbeiten. We could have learned more. Das Problem war, wir hätten mehr lernen können, if my dad had been a friend. Wenn mein Vater auch Freund gewesen wäre. Gospels, diese vier Charakteristiken finden wir in den Evangelien, where Jesus is the king in Matthew, wo Jesus der König ist im Matthäus-Evangelium, our provider, unser Fürsorger, he's the servant in Mark, er ist der Diener in Markus, our protector, unser Beschützer, he is the friend in Luke, und unser Freund in Lukas, and then he's the son, und dann der Sohn, the mentoree of the father in John, der Mentor in Johannes. He's the mentored one of the father. Er ist der von seinem Vater gelehrt wird. He does nothing that the father does not show him. Und er tut nichts, was der Vater ihm nicht zeigt. He's the representation of the father. Und er repräsentiert den Vater. And I was thinking, und ich habe nachgedacht, with both extremes here, mit über beide Extreme, where maybe someone is sitting here and your father actually molested you. Oder vielleicht ist sogar jemand hier, der vom Vater missbraucht wurde. So when we speak of fathers, also wenn wir über Väter sprechen, it's not a comfortable theme. Dann ist es kein sehr bequemes Thema. Maybe your father and you were the one who molested your child. Oder vielleicht bist du als Vater der sein Kind missbraucht hat. So this can be a very uncomfortable theme for everybody. Also es kann ein sehr, sehr unbequemes Thema für jeden sein. But I would like to bring hope today. Aber ich möchte heute Hoffnung bringen. And I would like to say this, und ich möchte Folgendes sagen. That the father role model is so important. Das Vorzeigemodell des Vaters ist so wichtig. For the family. Für die Familie. I'd like to encourage fathers. Und ich möchte Väter ermutigen. Fulfill your duty as a dad. Erfülle deine Aufgabe als Dad. Be a provider. Sei ein Fürsorger. Be a protector. Sei ein Beschützer. Be a friend. Sei ein Freund. And be a mentor. Und sei ein Mentor. Write these things down. Und schreib dir diese Dinge runter. And ask God for wisdom. Und bitte Gott um Weisheit. The grace to be these things. Um Gnade, diese Dinge sein zu können. I would also like to say this. Ich möchte auch Folgendes sagen. For those who have had a bad experience with their dad. Für all jene, die eine schlechte Erfahrung mit ihrem Vater hatten. I want to read a verse from Psalm 68, verse 5. Ich möchte von Psalm 68, Vers 5 einen Vers lesen. This applies to all of us. Und das kann man auf uns alle anwenden. Speaking of God, das spricht von Gott. It says that he is a father to the fatherless. Und es heißt, dass er ein Vater für die Vaterlosen ist. All of us in some ways are fatherless. Alle von uns in irgendeiner Art sind vaterlos. I mean, our father is going to die eventually. Unsere Väter werden irgendwann sterben. Unless I die before him. Außer man stirbt vor ihm. My father died when he was 58. Mein Vater ist gestorben mit 58. And I remember my brother. I was at home with my brother. Und ich erinnere mich, ich war mit meinen Brüdern and zu he Hause. He was in the workshop. Und er war in der Werkstatt. And he was crying. Und er hat geweint. I said, "What's the matter?" Und ich habe gesagt, was ist los? He said, "I need dad." Und er hat gesagt, ich brauch meinen Vater. I just need him. Ich brauche ihn einfach. As much as troublesome as he was, I just need him. So problematisch wie er auch war, ich brauche ihn einfach. Many of us don't have good memories. Viele von uns haben keine guten Erinnerungen. And it's affecting the rest of our life. Und es hat Einfluss auf den Rest unseres Lebens. What I would like to say is this. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. God never intended our fathers to be perfect people. Gott hat es nie vorgesehen, dass unsere Väter perfekte, vollkommene Menschen sind. Some of us are envious of people who have great fathers. Viele von uns sind vielleicht neidisch darauf, dass andere gute Väter, großartige Väter gehabt haben. And we say, if only. Und wir sagen, wenn doch nur. If only I had a dad like that. Wenn ich doch nur so einen Vater gehabt hätte. I would not be so messed up. Dann wäre ich nicht so kaputt. But you can look at families with great fathers. Aber du kannst dir Familien mit großartigen Vätern anschauen. And the kids were messed up. Und Kinder können auch da kaputt sein. And I think that there's a lot of excusing. Und ich glaube, da gibt es sehr viel sich entschuldigen of ourselves. Von sich selbst. And I think that I've seen daughters and sons. Und ich habe Töchter und Söhne gesehen. Who keep pointing back at their mom or dad, or especially the dad. Die zurückzeigen auf ihre Mutter oder ihren Vater, and besonders say, ihren Vater. Dad did this to me. Dad did that to und me. Sie sagen, der Vater hat das und jenes mit mir gemacht. But when God created fathers, he knew. Aber als Gott die Väter geschaffen hat, as he looked down history, da wusste er, wenn er die Geschichte sich ansieht, how the role of the father would fail. Wie die Rolle des Vaters versagen wird. Right now they're estimating between 120 and 150,000 orphans in Romania. Und gerade jetzt schätzt man ca. 150.000 Waisenkinder in Rumänien. No father. Ohne Vater. No mother. Ohne Mutter. Does God not care? Und kümmert das Gott nicht? Do they have no chance? Haben sie keine Chance? Are we far more privileged because we had a mom and a dad? Sind wir so bevorzugt, weil wir eine Mutter und einen Vater haben? Yeah, we were privileged. Ja, wir waren bevorzugt. But if I don't have a mom and I didn't have a dad, aber wenn ich keine Mutter und keinen Vater habe, Scripture says, dann sagt die Schrift, that God is a father to the fatherless. Dass Gott ein Vater für die Vaterlosen ist. I think the most important thing a dad can do for his son, und ich glaube, das Wichtigste, was ein Vater für seinen Sohn tun is kann, not try to be this perfect dad, ist nicht dieser vollkommene Vater versuchen zu sein, but to bring, to show a God of grace and mercy to their children. Aber den Kindern einen Gott von Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen. When I grew up, als ich aufgewachsen bin, I would look at my friends' dads, da habe ich mir die Väter von meinen Freunden angesehen. And I would say, what a nice guy. Und ich würde sagen, was für ein netter Kerl. What a nice guy he is. Was für ein netter Kerl ist das? Then I would compare. Und dann habe ich begonnen zu vergleichen. Sometimes my dad, he was much better, you know. Aber manchmal war mein Vater besser. Oh, my dad does that better. But in the realm of connecting as a friend. Aber im Zusammenhang damit, dass man als Freund sich verbindet. I would be so envious. Da war ich so neidisch. I say, well, my dad never put his arm around me. Mein Vater legt nie seinen Arm mich. My dad never took me on his lap when I was a kid. Mein Vater hat mich nie auf seinen Schoß genommen, als ich Kind war. I hardly remember my dad ever picking me up as a child. Und ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, dass mein Vater mich je hochgehoben hätte als Kind. But you know what the bottom line is? Aber wisst ihr, was die Grundlinie ist? That I led those I shared Christ with those friends who had those great dads. Ich habe Christus mit diesen Freunden von mir ihnen mitgeteilt, die diese großartigen Väter hatten. Because those wonderful dads, denn diese wunderbaren Väter, never led their kids to Christ, haben ihre Kinder nie zu Christus geführt. It's interesting. Das ist interessant. So who was the privileged one? Also wer war der Bevorzugte? Were they or was I? Waren das sie oder war das ich? I found Christ. Ich habe Christus gefunden. And I brought Christ to hundreds of people. Und ich habe Christus hunderten Menschen näher gebracht. So what is a good dad? Einer ist vielleicht ein guter Vater. Is it a dad that's so easy to live with? Oder ist jemand ein guter Vater, mit dem es einfach ist zu leben? Who has no weaknesses? Der keine Schwächen does hat. Everything right? Der alles richtig macht. Perfect provider. Der ein vollkommener Fürsorger ist. Is a perfect protector. Ein vollkommener Beschützer. A perfect friend. Ein vollkommener a Freund. Perfect mentor. Und ein vollkommener Mentor. And at the end of it all, aber am Ende von allem, you don't have God. Hast du Gott nicht. Now, can you do all these things and have God? Kannst du all diese Dinge tun und Gott haben? Absolutely. Natürlich. But a father who has God, aber ein Vater, der Gott hat, is a father who needed God. Ist ein Vater, der Gott gebraucht hat. Right? We have God because we needed God. Wir haben Gott, weil wir ihn gebraucht haben. And I think we have this illusion of this perfect father. Und ich glaube, wir haben diese Illusion eines vollkommenen Vaters. That never exists. Der aber nie existiert. There is none. Den gibt es because nicht. It wasn't part of God's plan. Denn es war nicht Plan von Gottes Plan. Because the plan of God was that our earthly father, denn der Plan Gottes war, dass unser irdischer Vater would lead us to our heavenly father, uns zu unserem himmlischen Vater führt. One way or another. Auf der eine oder andere Art und Weise. Either he would tell us of our heavenly father, entweder wird er uns von unserem über unseren himmlischen Vater erzählen, or I would see such a lack in him, oder ich werde so einen Mangel in ihm sehen, that I would be driven to my heavenly father, dass es mich zu meinem himmlischen Vater treibt. In my case, in meinem Fall, in our situation, in unserer Situation, I was driven to my knees. Ich war auf meine Knie gezwungen. And I was praying as a 5-year-old on my knees. Und als already. Fünfjähriger habe ich auf meinen Knien gebetet. I prayed every night until I was 18 on my knees. Ich habe jeden Abend gebetet, bis ich 18 war. I look back at that time. Und ich schaue zurück auf diese Zeit. And someone could say, you know, Rob, I remember you. Und jemand könnte sagen, Rob, ich erinnere mich an and dich. Your family situation. Und an deine Familiensituation. Yeah, I feel really bad for you. Und ich habe wirklich Mitleid mit dir. You don't have to. Aber du musst es nicht. Because it brought me to God. Denn es hat mich zu Gott geführt. We were talking with the Latinos and different people in our small group. Wir haben mit den Latinos gesprochen und einigen Leuten in unserer Kleingruppe. And I said, what happens if your father was really extremely, like not even there? Und ich habe gesagt, was wäre, wenn dein Vater ganz ganz extrem angenommen nicht einmal da wäre? Like abandoned you. Er hat dich abgelehnt. What do you do? Verlassen. Was machst du dann? And somebody said, und jemand sagt, you're still thankful for him. Du bist immer noch dankbar für ihn. The only way that we can be free, die einzige Art und Weise, wie wir frei sein to können, enjoy our heavenly father, um unseren himmlischen Vater zu uns dran zu erfreuen, is to be thankful for our earthly father. Ist darin, dass wir dankbar für unsere irdischen Väter sind. It's going to be hard, und das wird hart. No matter what. Egal wie. Even if the only thing he ever did was brought me into the world. Auch wenn es das Einzige ist, was er je gemacht hat, dass er mich in die Welt gesetzt hat. It is not possible to enjoy my relationship to my heavenly father. Aber es ist nicht möglich, meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater voll zu genießen. With an attitude toward my earthly father, even if I didn't know him. Mit einer schlechten Einstellung meinem irdischen Vater gegenüber, auch wenn ich ihn nicht gekannt habe. I'd like to have Ianara come up. Ich möchte, dass Ianara kurz nach vorne kommt. Und ich möchte, dass sie diese Geschichte erzählt, die sie in der Kleingruppe erzählt hat. Nicht so einfach. It's not so easy. Meine Eltern, my parents got divorced. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. And I was very young. Als ich noch sehr jung war. So 4 years old. Circa 4 Jahre alt. And my father left, and I'm never seeing him again. Very rarely. Mein Vater ist weggegangen, und ich habe ihn nie wieder gesehen. He got married. He got 4 more kids. Er hat wieder geheiratet, hat 4 weitere Kinder bekommen. And he never really made an effort to come and see us, me and my sister. Und er hat nie sich die Mühe gemacht, uns zu sehen, mich und meine Schwester. And I always wondered why. What have I done? Und ich habe mich immer gefragt, warum, was habe ich getan? I only wanted to have a dad, that's all I wanted. Ich möchte doch nur einen Vati haben, das ist alles, was ich will. And then I grew up, when I was 13, I got so mad of him. Und dann bin ich aufgewachsen, und als ich 13 war, war ich so wütend auf ihn. I wrote him a letter, insulted him. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, wo ich ihn beleidigt habe. You don't have the right to do that to me. Du hast nicht das Recht, das mir anzutun. He never reacted on that. Und er hat nie auf diesen Brief reagiert. But I knew that I really hurted him. Aber ich wusste, dass es ihn sehr verletzt hat. And when I was 16, my sister told me, my sister had more contact to him for some reason, because she for her was easier to run after him than me. Because I was the oldest, and I was really hurt I didn't want to do this step. Als ich 16 war, meine Schwester, sie hatte ein bisschen mehr Bezug zu meinem Vater, weil sie hat sich leichter getan, ihm nachzurennen, und mir als ältere Schwester ist das nicht möglich gewesen. And when initially told me, and now I have to go visit my dad. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich muss jetzt meinen Vater besuchen. He really changed. Und er hat sich wirklich verändert. He found his spiritual path. Und er hat einen geistlichen Weg gefunden. And he changed. Und er hat sich geändert. And then he really called me and invited him to come home to his place. Und er hat mich dann auch angerufen und hat uns eingeladen. And I went there, I didn't know what to expect. I just went. Und ich bin dorthin gegangen, ich habe nicht gewusst, was mich dort erwarten wird. And he told me, I just wanted to say that I to ask you apologies. Und er apologize. Hat einfach nur gesagt, ich möchte einfach nur um Vergebung bitten. For not being a father for you. Dass ich kein Vater für dich war. And from that moment on, as I realized I have one. Und in diesem Moment habe ich erkannt, ich habe einen. I grew up without a father, so for me it actually made no difference if I had or if I didn't have one. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, also hätte es keinen Unterschied gemacht, ob ich einen habe oder nicht. But his humble attitude. Aber seine demütige Einstellung really made me be so proud of him. Die hat es bewirkt, dass ich sehr stolz auf ihn war. And now we have a grown-up relationship. Und jetzt haben wir eine erwachsene Beziehung. My kids is his grandchildren. Of course, we don't have much contact because he lives in Brazil. Meine Kinder sind natürlich jetzt seine Enkelkinder, und wir haben nicht besonders viel Kontakt, weil er in Brasilien lebt. But every time we meet. Aber jedes Mal, wenn wir uns treffen, I know that I love him. Dann weiß ich, dass ich ihn liebe. And I see, you know, even though he's a distant person. Auch wenn er sehr eine distanzierte Person ist, with the way he looks, the way he hugs me, I know that he loves die me. Art und Weise, wie er schaut, die Art und Weise, wie er mich umarmt, aber ich weiß, er liebt mich. And I realize that it might be very difficult for men in general to do that, to und really open up and show, express their feelings. Und ich habe bemerkt, es ist besonders für Männer sehr schwer, sich zu öffnen und diese Gefühle zu zeigen. Especially for come from a Latin country like Brazil, where the values are different. Besonders wenn du von einem lateinamerikanischen Land wie Brasilien kommst, wo die Werte sehr anders sind. I think the point is this, that ich glaube, der Punkt ist folgender. We just have to be thankful. Wir müssen dankbar sein. And I know it sounds hard for some. Ich weiß, es klingt für manche sehr hart. But we're in this world. Aber wir sind in dieser Welt. By this incredible miracle of birth. Und durch dieses unglaubliche Wunder Geburt. No matter what the situation was. Und ganz gleich, wie die Situation war. And some of our situations were not that bad. Und einige Situationen waren sicher nicht so schlimm. Some people's situations were actually good. Die Situationen von einigen waren wahrscheinlich gut. And they're still unthankful. Und trotzdem sind sie undankbar. And I've seen people, I've talked to others whose situation was really bad. Und ich habe mit anderen gesprochen, deren Situation wirklich schlimm war. And they said to me on Friday, und sie haben am Freitag zu mir gesagt, I am very thankful for my dad. Ich bin sehr dankbar für meinen despite Vater. Everything. Das ist alles. And this sets us free. Und das setzt uns frei. Because if our expectations on our earthly fathers, denn wenn unsere Erwartungen auf einen irdischen Vater gerichtet sind, we have to understand that we're living in a fallen world. Wir müssen verstehen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. My uncle's wife told me. Die Frau von meinem Onkel hat mir gesagt. In der Slowakei. How my grandfather used to beat my dad. Dass mein Großvater meinen Vater viel geschlagen hat. Like with a stick and, mit einem Stecken. And we have no idea, wir haben keine Vorstellung davon, what's behind everything. Was hinter allem steckt. I heard this cute little story, ich habe diese Geschichte gehört, that kind of illustrates the point of perspective. die diesen Punkt der Perspektive gut darstellt. This lady goes in the airport. Die geht eine Frau in den Flughafen. And she buys some cookies. Und sie kauft dort einige Kekse. She sits down to eat them. Und sie setzt sich nieder, um sie zu essen. So she sits down, she puts the cookies on the seat next to her. Sie setzt sich nieder, gibt die Kekse neben sich. And an old man sitting on the seat, two seats away. Und ein alter Mann sitzt zwei Sitze weiter. Opens the cookies and starts to eat them. Und er öffnet ihre Kekse und fängt an, sie zu essen. I can't believe he's doing this. Und sie denkt sich, ich kann es nicht glauben, dass er das macht. So she took one. Also hat sie eins genommen. And she ate it. Und sie hat es gegessen. He took another one. Und er hat noch eins genommen. And she thought, I cannot believe this old man would have the audacity to take my cookies. Und sie dachte, ich kann es nicht glauben, dass dieser alte Mann diese Frechheit besitzt, so diese Cookies zu nehmen. And they kept going back and forth until there was one left. Und das ist vor und zurückgegangen, bis nur mehr ein Keks übrig war. There was one left, and the old man broke it in half. Und es war eines übrig, und dieser alte Mann hat es in zwei Teile gebrochen. And left the other half for her. Und hat diese andere Hälfte ihr übrig gelassen. That does it. I'm gonna kill this guy. Und sie hat sich gedacht, jetzt reicht's wirklich. Ich bring diesen Typen um. And in her rage. Und in ihrer Wut. She opened up her pocketbook. Hat sie ihr Taschenbuch geöffnet. And realized that her cookies were in her pocketbook. Und sie hat bemerkt, dass ihre Kekse noch in ihrer Tasche drinnen waren. That those cakes belonged to the old man. Diese Kekse, die haben dem alten Mann gehört. And suddenly you begin to rethink the whole thing. Und plötzlich fängst du diese ganze Situation neu durchzudenken an. So I was the one who was taking the cakes. Ich war derjenige, der die Kekse dem anderen weggenommen hat. In the attitude. Und jetzt der Unterschied in der Einstellung. Where this woman was in a rage. Während diese Frau in einem Zorn war. And the old man was just so happy to share. Und dieser alte Mann hat sich so sehr gefreut, das even mit ihr zu teilen. Where he broke the last one in half. Sogar bis zu dem Punkt, dass er das letzte Keks in zwei Teile gebrochen hat. And we see this among children. Und wir sehen das unter Kindern. We see children who are so angry at their parents. Wir sehen Kinder, die so zornig über ihre Eltern sind. And the parents weren't even that bad. Und die Eltern waren aber nicht mal so just schlecht. Never got the bicycle that they wanted. Aber sie haben nie das Fahrrad bekommen, das sie wollten. I don't have the computer game I want. Und ich habe das Computerspiel nicht, das ich will. These kids are crazy. Diese Kinder sind verrückt. And you have kids who have a really difficult situation. Und dann hast du Kinder, die eine wirklich schwierige Situation haben. And they love their dad, they love their mom. Und sie lieben ihre Eltern. You know, it's nice. I met someone with a dog. Ich habe jemanden mit dem Hund getroffen. And they said, you know what the most wonderful thing about having a dog is? Und sie haben gesagt, wissen Sie etwas Wunderbares, dass man einen Hund hat? No matter what you do to the dog. Ganz egal, was man mit dem Hund macht. It will always love you. Er wird dich immer lieben. They said, believe me, no matter what you do, it will always love you. Und er hat gesagt, ganz egal, was man mit diesem Hund macht, er wird dich immer lieben. It's just a dog. Es ist nur ein Hund. I want to pray today. Ich möchte heute beten. Because I think there's people here that just need to be released. Denn ich glaube, dass Menschen hier sind heute, die freigesetzt werden müssen. God is a father to the fatherless. Gott ist ein Vater den Vaterlosen. And in God's plan, he allowed us to have fathers who fell short. Und in seinem Plan hat er es erlaubt, dass wir Väter haben, die zu kurz kommen. Because in his plan, our fathers would lead us to him one way or another. Denn in seinem Plan führen Väter uns zu ihm auf die eine oder andere Art und Weise. Either by example, entweder durch ein Beispiel or by default. Oder durch ihr Versagen. I would like to read the words of a song from an orphan. Ich möchte gerne die Worte von einem Lied vorlesen. Okay, this is from an orphan. Von einem Waisenkind. He writes this to God. Er schreibt es Gott. I don't know how. Ich weiß nicht wie. To say what I'm feeling. Ich ausdrücken soll, was ich fühle. I don't have words. Ich habe keine Worte, to write you a song. Um dir ein Lied zu schreiben. But I have this hope, Aber ich habe diese Hoffnung. I have this prayer. Und dieses Gebet. And I am believing. Und ich glaube. Your words are true. Deine Worte sind wahr. You never leave us alone. Du lässt uns nie allein. Father of the fatherless. Vater den Vaterlosen. Come down and rescue us. Komm herab und rette uns. We need you. Wir brauchen dich. We need you again. Wieder und wieder brauchen wir we dich. We need you again. Wir brauchen dich. Friend of the friendless. Freund derer die Freunde, derer keine Freunde haben. Come down and visit us. Komm herab und besuche uns. Come down and hold us. Komm herab und halte uns. We need you. Wir brauchen dich. We need you again. Wir brauchen dich wieder und wieder. How many sons have cried for their fathers? Wie viele Söhne haben nach ihren Vätern geschrien? How many fathers have cried like a son? Und wie viele Väter haben geschrien wie ein Sohn? Now every tear saved through the years. Nun verwandelst du jede Träne in memory's bottle. In Fläschchen der Erinnerung. You turn into wine. In Traubensaft verwandelst du's. Oder in Wein. You turn into wine to serve to the children of God. Also du verwandelst es in Wein, den du den Kindern Gottes einschenkst. One more time. Now every tear saved through the years. Jede Träne, die in Jahren gesammelt wurde. In a bottle of memory. In einem Krug der Erinnerungen. That's Psalm 56:8. Das ist im Psalm 56. That God bottles our tears. Gott, er sammelt unsere Tränen in einem Krug. You turn into wine. Und den verwandelst du in Wein. To serve to the children of God. Um den Kindern Gottes zu dienen. And all the tears that all the children of this planet have cried. All die Tränen, die die Kinder auf diesem Planeten vergossen God haben. God has seen every single one. Hat Gott jede einzelne gesehen. God knows the name of every orphan. Gott kennt den Namen von jedem weisen Kind. He knows how many hairs are on their head. Und er weiß, wie viele Haare auf ihren Köpfen sind. And he writes in the book of James. Und im Buch Jakobus schreibt er, what is true religion? Was ist wahre Religion? Visit an orphan. Besuche das den Weisen. And visit a widow. Und besuche eine Witwe. Could you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? God, I want to be like you. Gott, ich möchte so sein wie du. Tell me what to do. Sag mir, was ich tun soll. Visit an orphan. Besuche ein Waisenkind. What? Was? Visit an orphan. Besuche ein Waisenkind. Visit a widow. Und besuche eine Witwe. This is on the heart of God. Das ist am Herzen Gottes. And we would just like to say that if your dad has hurt you. Und wir möchten einfach sagen, wenn dein Vater dich verletzt hat. As collective fathers here. Dann als versammelte Väter hier. We are sorry. Es tut uns leid. And we love you. Und wir lieben dich. And God loves you. Und Gott liebt dich. Our God is the Father of the fatherless. Unser Gott ist der Vater der Vaterlosen. Next time you pray, call him that. Und das nächste Mal, wenn du betest, dann nenn ihn so. That's his title. Das ist sein Titel. Father of the fatherless. Vater der Vaterlosen. Thank you that you're my Father. Danke, dass du mein Vater bist. Maybe you're here this morning and you've never received the Lord. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast den Herrn nie angenommen. Maybe you'd like to pray with me this morning. Vielleicht möchtest du mit mir beten heute Morgen. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. I would love to have you as my Father. Ich wünschte, dich als Vater zu haben. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. Cleanse my heart. Reinige mein Herz. Receive me. Und nimm mich an. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. Because of the blood that was shed. Wegen dem Blut, das vergossen wurde. Through the power of his resurrection. Und zur Kraft seiner Auferstehung. Be my Father. Sei mein Vater. Today. Heute. Forgive me. Vergib mir. Maybe there's somebody this morning you're having trouble today. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen und du hast Schwierigkeiten. Because we've hit some buttons. Denn wir haben an einigen Punkten getroffen. Let's pray. Lass uns beten. That the Father of the fatherless. Dass der Vater der Vaterlosen. Would fill the void. Dass fill the empty place. Die den leeren Platz füllen kann. Would cleanse us. und reinige uns of any bitterness. Von jeglicher Bitterkeit. That by faith we can just say, thank you, Lord, that. Dass wir im Glauben einfach sagen können, danke, Herr. That I was born. Dass ich geboren wurde. That I could know you. Und dass ich dich kennenlernen durfte. Be my provider. Sei mein Fürsorger. My protector. Mein Beschützer. Be my friend. Sei mein Freund. And be my mentor. Und sei mein Mentor. Teach me secret things. Und lehre mich geheime Dinge. Listen to my innermost thoughts. Und höre meine innersten Gedanken. Protect me from evil. Und beschütze mich vom Bösen. Provide for my needs. Und sorge für meine Nöte. Be my father as never before. Und sei mein Vater so wie nie zuvor. If you'd like that. Wenn du das möchtest, with your eyes closed, just raise your hands. Mit den geschlossenen Augen, heb einfach deine Hand. Say, Father, sag, Vater, be my Father, sei mein Vater, in a greater way than ever before. In einer größeren Art und Weise wie je zuvor. Provider, Fürsorger, Protector, Beschützer, be my friend, sei mein Freund, teach me, lehre mich, the secrets of life, die Geheimnisse des Lebens. Thank you this morning. Lord, we pray for our children. Herr, wir beten für unsere Kinder. Help us to be the moms and dads that you want us to be. Dass wir diese Mütter und Väter sein können, wie du mit uns haben willst. Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeit. Bless the rest of this week. Segne den Rest dieser Woche. And we love you. Wir lieben dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.